Und sie geben Allah, was ihnen selbst zuwider ist. Und ihre Zungen behaupten die Lüge, dass für sie nur das Beste ist. Zweifellos ist für sie das Höllenfeuer und dass sie vernachlässigt werden.